Dennoch bleibt Offenheit die Kardinaltugend der Zukunft, sogar aus einer rein ökonomischen Sicht. Darauf deutet unter anderem eine Studie des World Economic Forum hin, die gefragt hat, welche Fähigkeiten die vierte industrielle Revolution erfordert, also die digital vernetzte und selbstorganisierte Produktion. Besonders Kreativität und kritisches Denken werden in Zukunft in den Vordergrund rücken. Denn beide Fähigkeiten sind in absehbarer Zeit nicht durch Algorithmen darstellbar und daher nicht von Computern zu ersetzen. Beide Fähigkeiten sind ausdrücklich nicht traditionalistisch und setzen Neophilie voraus. Kritisches, also analytisches Denken geht über bloße Intelligenz hinaus, weil man sich dem ersten Impuls widersetzen und in seinen Überlegungen die gewohnten Bahnen verlassen muss. Und Kreativität als zweite Fähigkeit der Zukunft ist der Offenheitsindikator schlechthin. Man kann nur etwas Neues erschaffen, wenn man sich vom Alten löst. Kurz gefasst: Alle Länder haben eine Entwicklung vom Kollektivismus hin zu mehr Individualismus durchgemacht, legen also heute weniger Wert auf Autorität, Loyalität und Stammesdenken und mehr auf Fairness, Freiheit und eine universelle Moral. Diese progressive Revolution beruht auf einer als sicher empfundenen Umwelt, moralischer Einsicht und auf einer gelebten Offenheit in der Kultur, die uns dazu bringt, Komplexität zu ertragen und uns mit moralischer oder existenzieller Ambivalenz auseinanderzusetzen. Unsere Ambiguitätstoleranz hat zugenommen. Wir können Mehrdeutigkeit im Zusammenleben besser ertragen als Generationen zuvor, und unsere Alltagsmoral lässt Graustufen zu. Trotz einiger Schattenseiten ist Offenheit die Kardinaltugend der Zukunft, besonders weil sie als Voraussetzung für Kreativität und kritisches Denken zentral für die vierte industrielle Revolution sein wird.